Ultra-Antifa. Schaffst du auf Mama. Ultra-Antifa. Ultra-Antifa. Antifa. Supersound. Deutschland hass ich. Ultra-Antifa. Deshalb hass ich mich. Ultra-Antifa. Ich schaff's auf Mama. Ultra-Antifa. Ultra-Antifa. Antifa. Supersound. War schon immer vermummt und kämpfen gegen die Welt. Brauche nichts soll niemandem nur Papis Geld. Wenn Anti durch und durch ein Mann der Tat. Auf meinen Sinn ist los, der Edelweiß-Pirat. Bin ein harter Hund, werfe auf meine Stein. Und wenn mich keiner fragt, mische ich mich ein. Meine beste Freundin nennt mich manchmal Schee. Wer zu wüterig will ich ein Nazi sehen? Mein Lebensmotto, Deutsche hasse ich. Ultra-Antifa. Deshalb hasse ich mich. Ultra-Antifa. Ich hasse auch Papa. Ultra-Antifa. Ultra-Antifa. Antifa. Superstar. Deutsche hasse ich. Ultra-Antifa. Deshalb hasse ich mich. Ultra-Antifa. Ich hasse auch Papa. Ultra-Antifa. Ultra-Antifa. Antifa. Superstar. Ultra-Antifa. Deshalb hasse ich mich. Ultra-Antifa. Ich hasse auch Oma. Ultra-Antifa. Ultra-Antifa. Antifa. Superstar. Alles hasse ich. Ultra-Antifa. Deshalb hasse ich mich. Ultra-Antifa. Ich hasse auch Oma. Ultra-Antifa. Ultra-Antifa. Antifa. Superstar. Ich hoffe, dass ihr das kapiert. Wünsche mir nicht sterbenlos adoptiert. Ich hoffe, dass ihr das kapiert.